Furcht und Schrecken vor euch sei über alle Tiere auf Erden und über alle Vögel unter dem Himmel, über alles, was auf dem Erdboden kriecht, über alle Fische im Meer. In eure Hände seien sie gegeben. Alles, was sich regt und lebt, das sei eure Speise. Thank you. Ich spreche von eurem nicht. Ich spreche vom Ende der Eulen. Ich spreche von Butt und Wal in ihrem dunklen Haus, dem siebenfältigen Meer, von den Gletschern, sie werden Kalben zu früh, Rab und Taube, gefiederten Zeugen, von allem, was lebt in Lüften und Wäldern und den Flechten im Kies, vom Weglosen selbst und vom grauen Moor und den leeren Gebirgen. Auf Raderschirmen leuchtend zum letzten Mal, ausgewertet auf Meldetischen, von Antennen tödlich befingert Floridas Sümpfe und das sibirische Eis, Tier und Schilf und Schiefer erwürgt von Warnketten, umzingelt vom letzten Manöver, arglos unter schwebenden Feuerglocken, im Ticken des Ernstfalls. Wir sind schon vergessen. Sorgt euch nicht um die Weisen. Aus dem Sinn schlagt euch die mündelsicheren Gefühle, den Ruhm, die rostfreien Psalmen. Ich spreche nicht mehr von euch, Planern der spurlosen Tat, und von mir nicht und keinem. Ich spreche von dem, was nicht spricht, von den sprachlosen Zeugen, von Ottern und Robben, von den alten Eulen der Erde. Thank you. von einem Paradies läuten hören ihm. Schall von Glocken.

niemand unterm Geldharnisch fühlt die Wunde, entsorgt zu sein von sich selbst. Wer hat gesagt, dass sowas Leben ist? Ich gehe in ein anderes.